des Fensters sind zu. Doch spürst du einen Luftzug. Die Lampe an der Decke schaukelt leicht. Die Vorhänge sind in leichter Bewegung. Und du siehst einen Augenwinkel, wie etwas Dunkles durch den Flur huscht. Happy Hanukkah, Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Funktioniert nicht. Oh. Hey, hey, Hanukkah, Happy Hanukkah. Hey, Hanukkah, Happy Hanukkah. Es huscht etwas die Treppe runter, dass du willst. Ja, Digga, versteck dich ruhig unter deiner Bettdecke. Wir wissen, dass du da bist. Ich bin da. Und morgen, lieber Musikhörer, morgen, ja, morgen komme ich zu dir. Mitten in der Nacht.